Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist die Episode 36. Radio KRD hat schon länger nichts mehr gesendet. Das liegt daran, dass es nicht viel zu erzählen gibt. TJ macht primär seinen subjektiven Podcast und geht nur noch fürs Nötigste vor die Tür. Aus diesem Grund ist er genauso schwer wie damals und schnauft noch einen Tacken mehr. Hätte nicht diese Dosenwartung angestanden, würde es wohl diese Episode nicht geben. Doch so bietet sich der geneigten Hörerschaft die Gelegenheit, abschnittsweise live on tape dabei zu sein, wie der dicke alte Mann auszieht, einen Paddling auszutauschen. Ja, Engelskirchen, ha, da wo das Christkind wohnt, da gibt es auch eine Waldkapelle und da gehe ich jetzt hin, weil ich meine Dose warten muss. Naja, Dose ist ein bisschen übertrieben, es ist ja keine Dose, es ist ja nur ein Paddling. Aber gut, da gab es halt nicht so viele Möglichkeiten und die hat übrigens eine sehr interessante Geschichte. Ich werde das aber oben in Ruhe, da wo ich nicht so keuchen muss, weil ich gehe hier auf einer komplett geraden Strecke. Und wenn du auf einer Höhenlinie gehst und dick bist, dann atmest du immer wie eine Dampflok. Was ist denn hier passiert? Schweine. Ja, atmest du immer wie eine Dampflok. So ist das eben. Ich habe zugenommen, weil ist ja Corona und da isst man halt ziemlich viel. Und der Wald sieht auch was ausgedünnt aus. Man kann hier richtig auf die Horpestraße gucken, das ist schon toll. Die Holde ist übrigens auch mit, sie winkt, aber sie sagt nichts. Das ist halt schon mal so. Sie war nämlich so nett, mir das Auto zur Verfügung zu stellen, weil sie hat die Fußmatte auf der Beifahrerseite dreckig, ich nicht. Und überhaupt ist das Auto auch in einem eher andersfarbigen Zustand als normal. Insofern ist das alles gar nicht so schlimm. Und dann durfte ich das sogar noch fahren, weil sie hat irgendwas geflackt, gemanzt, keine Ahnung. Irgendwas mit online. Irgend so ein Spiel. Ich will es auch nicht wirklich wissen. Die Stämme liegen hier wie Kraut und Rüben. Es ist also nicht ganz so aufgeräumt wie bei uns beim Brungerst. Aha. Wildes Hundegebell. Dabei hat überhaupt keiner geböllert. Im Moment ist ja Böllerei. Aber was willst du machen? Ich nehme das heute auch nur auf, weil der Jack wieder am Flennen war, dass über Radio KRD überhaupt nichts mehr kommt. Also machen wir da einfach mal eine Cash-Wartung. War ja dran, bevor die Dose jetzt abgemahnt und archiviert wird, weil dann hat man ja Pech gehabt. Ne? Dose aus Wartungsmängeln archiviert, kommt auch nicht mehr raus. Könnte ich dann neu legen, aber ich weiß nicht, ob die dann einen Zettel auf dem Boden. Mikromo... RSS? Nee, QRS. Ach. Tja. Naja. Ich lasse das mal liegen. Wer weiß, wer das angepackt hat. Und es ist schlammig hier. Aber der Vorteil ist, ich habe neulich meine Schuhe nicht geputzt. Und deswegen ist mir das total egal. Das ist hier auch eigentlich kein langer Weg. Ich meine, den Cash, den kann man mal eben so machen. Ist ein Traddi? Eigentlich nichts Besonderes. Außer die Lokation, die ist was Besonderes. Und da komme ich aber gleich zu. Hier müsste ich mal ein Foto machen. Ich hoffe, das geht jetzt hier mit dem ganzen Kabelgeraffel. Mal gucken, was die Kiste so tut. Ich habe das noch nie ausprobiert. Ich nehme gerade mit dem Handy auf. Und offensichtlich, ja, er nimmt noch auf. Und jetzt müsste ich mal eben gucken, ob das klappt. So. Ja. Fertig. Und der Rekorder nimmt immer noch auf. Ja. Dann könnte das ja klappen. So, ich glaube, wir müssen hier rauf. Das ist jetzt ein etwas holprigerer Pfad. Den gehst du also nicht mit Rollstuhl. Ach, die haben hier ein Schild aufgebaut zur Kapelle. Das kenne ich ja noch ja nicht. Natürlich direkt an den Baum geschraubt, wie sich das gehört. Also es war zumindest kein Geocacher. Ah, ich verstehe. Hier ist noch ein Schild, Bergischer Panoramasteig, und zack, da haben wir dann auch direkt den Grund. Ja, ein schöner Pfad. Überall schauen die Wurzeln raus. Eichenlaub auf dem Boden. Eichenlaub, das hört sich auch so schlimm an, ne? Hatten Leute früher an Uniformen. Ja, aber hier ist es tatsächlich so, weil hier Eichen stehen und Herbst war. Wer hätte es gedacht? Und Hülsen sind hier. Nicht aus dem Krieg. In manchen Orten heißt das Ilex, hier heißt das Hülse. Da gibt es Orte wie Hülsenbusch. Boah, 3 Metern Berg hoch und ich bin außer Atem. Schlimm. Ich muss dringend abnehmen. So, da sind wir auch schon. Er schnauft und schnauft und sieht dem inneren Schwein Hund immer ähnlicher. Es würde Zeit, dass die Holde ihn auf Diät setzt. Aber jetzt kommt Weihnachten und dann Silvester. Also die verfressendste Völlerzeit des Jahres. Zumindest für Nichtstoffpuppen. Und wenn die Holde koch- und backtechnisch nicht bald die Reißleine zieht, hört man zum Jahreswechsel einen großen Knall und der TJ ist Geschichte. Apropos Geschichte, wir könnten mit selbiger weitermachen und hören, ob er mittlerweile wieder Luft bekommt. 10 bis 20 Höhenmeter sind schließlich kein Zuckerschlecken. Wir sind also jetzt an der Kapelle angekommen. Hier gibt es auch einen Waldrettungspunkt mit der Nummer 0288501GM. Und jetzt gucken wir mal, was... Okay, das könnte es erklären. Wir haben hier ein Problem. Denn eigentlich, wenn ich das jetzt hier richtig sehe... War das der? Ich glaube, das war der. Ich habe hier ein Baumproblem. Ja... Ich glaube sogar ein gravierendes Baumproblem. Ich befürchte der... Nee, das war der doch nicht. Oder war das der da hinten? Boah, ich war so lange nicht mehr hier. Aber ich habe die Befürchtung, dass genau der Baum, um den es geht, verstorben ist. Ganz komisch. Ich hatte ganz zu Anfang den Cash direkt an der Kapelle liegen. Aber um Vandalismus und Gefrickel und irgendwelche Mumpitz vorzubeugen, habe ich das irgendwann mal umgelegt. Ja, und jetzt, ich vermute mal, ich habe es hier hingelegt. Aber ich bin mir nicht sicher. Es hat sich hier so enorm viel verändert. Das macht mich jetzt fertig. Jetzt muss ich mal gucken. Bisschen wühlen. Nützt ja alles nichts. Hier ist es nicht. Das ist ja Irrsinn. Wie das hier aussieht. Hölle Böhm. Aber hier geht's halt nicht mehr. Ich meine, wenn, dann war es hier oben. Dahinter. Und da kommst du jetzt ja so einfach gar nicht mehr hin. Ohne dich richtig einzusauen. Ich kann dir auch leider nicht helfen. Nee. Du hast kein GPS. Ja, ich krabbel jetzt hier mal hoch. Gucken, was passiert. Mehr als einsauen kann ich mich nicht. Du kannst ja nachher waschen. Ah, au. Tja, also hier hätte es gewesen sein sollen. Ja, der erste dicke Nadelbaum, das ist der. Das müsste hier gewesen sein. Außerdem liegt hier ein Stein dahinter. Ich tue den hier jetzt wieder hin. Fertig. So. Fertig. Hingelegt. Ist halt so. Mann, Mann, Mann. 1-2 Risiko. Hammer. Ne, aber das ist der. Aufgrund des Steins gehe ich schwer davon aus, dass es ist. Könnte bei der kompletten Aktion hier. Vielleicht hatten einer weggenommen, keine Ahnung. Jetzt ist er hier. Fertig. Und ich hoffe, er bleibt. Und wenn er nicht bleibt, kommt halt ein neuer hin. Dann ist das so. Vorläufiges Fazit: TJ hat ein Baumproblem und Erinnerungsschwächen. Naja. Zumindest hat er es geschafft, einen Paddling abzulegen, wenngleich auch an einer Stelle, an der man besser keinen hinlegt. Aber was weiß er denn schon? Die Holde hielt sich geschickt abseits, sicher ist sicher. Das Problem an TJs Caches ist, dass nur selten jemand hingeht. Also geht er auch nicht hin. Und wenn dann tatsächlich nach Jahren eine Wartung ansteht, dann ist alles ganz anders und er hat keine Ahnung, wo sich das eigentliche Versteck einst befunden hat. Pech für ihn, Glück für uns, denn so kommen wir zumindest ab und zu in den Genuss, ihn auf seinen Abenteuern zu begleiten. Für solche Geschichten ist er immer gut. Apropos Geschichte, es steht ja noch die Geschichte des Kapellchens aus, also wird es Zeit, TJ nochmals zu Wort kommen zu lassen. Die Marienkapelle am Kitschsiefen. Es war im Herbst des Jahres 1947, als nur von wenigen beachtet die Ordensschwestern, arme Dienstmägde Jesu Christi, des nahegelegenen Krankenhauses in der Horpe, die im Hause Tätigen und die Nachbarn aus dem Horpetal in Erfüllung eines Versprechens und als Dank für das Überleben bei den Bombenangriffen am 19. und 28. März 1945 auf Engelskirchen Stein für Stein mühsam den steilen Bergpfad hinantrugen. Alles, was zum Bau der Kapelle sonst noch nötig war, gelangte auf diesem Wege nach oben. Mehr als 5 Tonnen waren notwendig, die Devotionskapelle zu errichten. Die Kapelle steht oberhalb des Kitschsiefens, der sich nach kurzem Weg unten im Tal in den Horpebach ergießt. Der Meister Koloneus schuf den Plan zum Bau der Kapelle und das zur Verehrung der Gottesmutter hier aufgestellte Bild. Eigentlich ist es keine Kapelle normaler Art, die hier errichtet wurde. Auf quadratisch fester Grundlage erhebt sich ein Bruchsteinbau mit Spitzbogengängen, die nach 3 Seiten völlig offen sind. Die 4. Seite mit dem gleichen Durchlass hat eine Ausweitung, das eigentliche Kapellchen. Hierin befindet sich eine bildliche Darstellung der Gottesmutter, der das Kapellchen geweiht ist. Das fast flache Dach wird von einem spitzen Türmchen überragt, das als Abschluss ein nach allen Seiten sichtbares Kreuz trägt. Am 8. Dezember 1948 an Maria Empfängnis wurde die Kapelle von Pfarrer Heinrich Hunen feierlich eingeweiht. Es gibt hier übrigens ein Bild, das Horpe-Kapellchen, sehr interessant. Ich mache da jetzt mal ein Foto, ich hoffe, dass das klappt. Und genau dieses Bild habe ich zu Hause. Und die Geschichte ist eine andere. Ich hatte einen Kumpel, mit dem ich früher zusammen cachen war, mit dem ich auch einige Events zusammen ausgerichtet habe, dessen Großmutter verstarb irgendwann. Ich meine, es war die Großmutter. Und zu irgendeinem Event sagte er, er hätte noch ein Geschenk für mich. Und dann brachte er mir dieses Bild mit. In dem Wissen, dass ich hier an diesem Kapellchen eine Dose liegen habe. Dieses Bild hängt jetzt bei mir zu Hause. Und das Foto kann ich auch nachher noch einsetzen. Ja, da unten läuft wieder die Hundefraktion. Machen die da jetzt, kämmt die da ihren Köter oder was? Nee, ihre Hose. Ach, unglaublich, was hier so abgeht. In diesem Dorf. In diesem Wald. Und überhaupt. Jetzt wäre ich fast den direkten Weg runtergegangen und dabei voll auf die Schnauze gefallen, vermute ich mal. Weil das ist der nicht geländrierte Weg. Naja. Mal gucken, wie lang die Aufnahme ist. Ich bin ja ein Freund des Kostenfreien und... das war jetzt dumm. Nein, die Aufnahme läuft weiter, das ist gut. 4 Minuten habe ich noch und mir kommt jemand entgegen. Das fehlt mir jetzt noch. Hier ist auch schwer auszuweichen. Wird ein wenig problematisch. gehe mal an den Rand ein bisschen. Dann kann der Herr vorbei. Moin. Ja, es gibt da auch noch eine andere Geschichte, die ich erzählen kann. Nämlich als ich die Dose hier oben, hatte ich die gelegt? Nein, ich hatte die, glaube ich, umgelegt. Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall, ich kam hier rauf. Nee, oder? Ja klar, rauf kam ich. Aber es war, ich meine, als ich die damals legen wollte. Ganz zu Anfang. Ich komme also hier hoch und will diese Dose legen. Oder es war eine Wartung, ich weiß es nicht mehr. Und dann ist da eine Dame, eine ältere Dame, und die putzt den Boden zwischen diesen Bögen. Das heißt, da, wo die Bank steht. Moin. Ja, ich werde dir helfen, Freund. Ja, und dann komme ich also da hoch und eine Dame putzt da oben den Boden. Gut, da jetzt hier unten diese Quelle ist, wäre es ja eigentlich kein Problem gewesen, mal einen Eimer mitzunehmen und da hochzugehen und eben diesen Boden zu putzen. Nur, sie putzte ihn mit heißem Wasser. Und das war schon der Knaller. Ich kam dann mit ihr ins Gespräch und habe sie mal gefragt, wie sie denn an dieses heiße Wasser kommt. Ja, und sie sagte, sie hätte das in Thermoskannen mitgenommen. Und dieses Kapellchen macht eigentlich immer einen sehr sauberen Eindruck. Und immer wenn ich hinkomme, brennen darin auch Kerzen. An dieser Stelle schönen Gruß an Frank. Aber ich glaube, die sind hier alle mit einem besonderen Grund aufgestellt. Jetzt kommt die Dame, so wie sie sagte, halt alle paar Wochen mit heißem Wasser, mehreren Litern, aus dem Ort hier hoch und putzt das Kapellchen. Eine reife Leistung, wie ich finde, ganz abgesehen von der Geschichte, die diese Kapelle ohnehin hat. Jetzt sagt der Schrittzähler, viel zu wenig. Wer hätte es gedacht? Jetzt ist aber auch gut. Wo TJ seine Restschritte für den heutigen Tag absolviert, ist für die geneigte Hörerschaft ohnehin weniger interessant. Zwei Dinge könnten für das Auditorium allerdings vielleicht doch noch etwas sein, weil sie bedingt mit Geocaching zu tun haben. Die älteren Hörer oder reale Bekannte könnten eine davon allerdings bereits kennen. Zwei liebe Menschen, die Steffi und der Ralf, haben einen Podcast-Adventskalender am Start. Jeden Tag werden ein oder mehrere virtuelle Türchen aufgemacht und es gibt etwas auf die Ohren. Wie zum Beispiel Palk, Urbivan und Oboman hat auch TJ dort ein Audio-File am Start. Wer die Geschichte hören möchte, kann dort gern hereinhören und sich die Advents- und Weihnachtszeit versüßen. Ihr findet den Kalender unter podcastadventskalender.podigy.io. Die zweite Geschichte, mehr als kurz, findet man beim High Alarm Podcast, ein Projekt, welches vornehmlich High-Filmen gewidmet ist und mit Geocaching eigentlich nichts zu tun hat. Uneigentlich hat TJ aus einer Folge Tonelemente herausgeschnipselt und sie mit eigenem Gesabbel zu einem Mini-Geocaching-Hörspiel zusammengetüdelt. Es war als Audiokommentar gedacht und wurde am Ende der Folge 52 des High Alarm Podcasts veröffentlicht. Diese Folge findet ihr unter highalarm-podcast.de/HAP052. Und mit dieser Bombensensation endet diese Episode. Wir wünschen unserer Hörerschaft ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Bleibt gesund, geht raus cachen, aber achtet auf Abstand und Hygiene, damit wir uns hoffentlich irgendwann auf einem Event wiedersehen. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, E-Mail oder via Twitter @RadioKRD entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter, wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der DJ. Dosenhausen.